Wahrlich, die Erschaffung der Himmel und der Erde ist größer als die Erschaffung der Menschen, aber die meisten Menschen wissen nicht.